wir Frauen, wir kriegen ja sowieso eigentlich alles locker so hin, also organisiert. Wenn man eh mal angefangen hat zu streiken, durchzuhalten und sich nicht unterkriegen zu lassen. Also ich muss sagen, ich war von dem Soli von, war ich so überwältigt. Also ich habe manchmal, muss ich jetzt wirklich sagen, mit den Tränen zu kämpfen gehabt. Streikgespräche. Striking Stories. Eine Kooperation zwischen der AG Feministische Kämpfe der FOU Dresden und dem Anarchistischen Hörfunk Dresden. Wir laden Streikende zum Gespräch. Wir wollen wissen, wie kam es zu eurem Streik? Wie organisiert ihr euch? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und was haben die mit patriarchalen Geschlechterverhältnissen zu tun? Was können wir als feministische Streikbewegung von euch lernen? Was haben unsere Streiks miteinander zu tun? Und können wir uns vielleicht verbünden? Herzlich willkommen zum ersten Interview unserer neuen Reihe Streikgespräche. Wir laden Streikende zum Gespräch und wir, das ist die AG Feministische Kämpfe der FAU, einer basisdemokratisch organisierten Gewerkschaft. Und wir sind hier zu zweit. Ich bin Maja. Und Anja. Und wir freuen uns wahnsinnig sehr, dass das eine Kooperation ist, und zwar mit dem Anarchistischen Hörfunk Dresden. Hallo, ich bin der Nora. Wir kommen ja so ein bisschen aus der Idee, eine feministische Streikbewegung zu erschaffen, zu unterstützen, zu organisieren und arbeiten seit einigen Jahren daran, insbesondere um den 8. März, aber auch den Rest des Jahres. Und das Ganze resultiert so ein bisschen aus der Idee, dass wenn wir unsere Arbeit niederlegen, dass dann die Welt stillsteht und damit sozusagen wir die Macht haben, etwas zu verändern. Also das ist sozusagen die Idee, einen politischen Streik auf die Beine zu stellen, der nicht bei Lohnforderungen stehen bleibt, sondern sehr viel radikalere Forderungen sozusagen auch auf die politische Bühne bringen kann. Und wir schließen uns dieser internationalen feministischen Streikbewegung an, die in anderen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, schon sehr groß ist. Einerseits, weil wir Feministinnen sind, aber andererseits auch, weil es eine Bewegung ist, an die wir anschließen können, die schon groß ist, wenn auch noch nicht in Deutschland. Und als Feministinnen ist uns vor allem wichtig dabei, uns zu fragen, wie wollen wir als Frauen und Queers denn eigentlich leben und arbeiten und beides miteinander verknüpfen? Und was kommen dann dabei für Forderungen heraus? Und eine dieser Forderungen ist zum Beispiel eine radikale Verkürzung von Arbeitszeit auf höchstens 20 Stunden die Woche bei natürlich vollem Lohnausgleich und das für alle. Und damit schaffen wir uns sozusagen auch Räume oder Zeit und Räume für unsere politischen Auseinandersetzungen und Kämpfe, aber auch für unsere eigenen, auch privaten Beziehungen. Und um uns diesem Thema Streik und feministischen Streik und wie das gehen kann zu nähern, laden wir jetzt in einem längeren Zeitraum, wahrscheinlich so über das nächste Jahr, immer unterschiedliche Gäste ein. Und zwar werden das Menschen sein, die gestreikt haben oder die gerade streiken. Und unsere Idee ist, die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Streiks, die es gibt, herzustellen und dabei rauszufinden, was haben die eigentlich mit patriarchalen Geschlechterverhältnissen zu tun? Was haben die auch mit uns zu tun als Teil so einer feministischen Streikbewegung? Wir wollen lernen von den Erfahrungen, die es gibt. Die sind ja auch super spannend. Wir wollen gucken, gibt es Möglichkeiten, dass wir uns solidarisieren? Wie können vielleicht auch Kämpfe zusammengehen? Und welche gemeinsamen Forderungen könnte es denn geben, wenn wir das mal so weiterdenken? Wofür könnten wir kämpfen? Was könnten wir gemeinsam auf die Straße tragen und durchsetzen? Und dann begrüße ich auch nochmal unsere ersten Gäste für unsere erste Radiosendung in dieser Reihe, nämlich ganz, also zwischen Betriebsversammlung und Schicht sozusagen, Anke und Kathleen von Teigwaren-Rieser. Und warum haben wir euch ausgewählt? Zum einen habt ihr einen ewig langen, also über 6 Wochen lang Streik geführt. Ihr wart erfolgreich, ihr habt eure Forderungen durchgesetzt. Es ging in diesem Streik auch um diese Ost-West-Spannungen, die für uns ja auch, wir sind auch im Osten, für uns auch wichtig sind. Und über Tarifvertragsverhandlungen hinaus habt ihr ja auch nochmal geschafft, sozusagen eure Forderungen auch mit politischen Forderungen zu verknüpfen. Und ihr habt diese Kampagne, das Einreißen der Niedriglohnmauer, gestartet und wart auch in Berlin und habt euch mit anderen politischen Bewegungen zumindest connected. Und jetzt würde ich euch gerne bitten, dass ihr euch mal selber noch mal kurz vorstellt. Ja, hallo erstmal. Schön, bei euch zu sein. Mein Name ist Anke Kühner. Ich bin 52 Jahre alt, arbeite bei Teigwaren-Rieser seit 23 Jahren mittlerweile. Habe hier ganz normal angefangen in der Verpackung. Als normaler Mitarbeiter habe mir dann ganz viel angeeignet, eigentlich alle Maschinen und Anlagen, und habe mich dann heraufgearbeitet sozusagen als stellvertretende Schichtleiter und bin jetzt aber seit einem Jahr Schichtleiter. Habe dann, wo wir unseren Betriebsrat hier gegründet haben, bin ich dann gleich von Anfang an mit dabei gewesen, auch als normales Mitglied erst und bin seit vorigem Jahr, seit den Neuwahlen, bin ich jetzt im Grunde genommen Betriebsratsvorsitzende hier mit verschiedenen Ehrenämtern noch. Und ich habe einen Sohn und der ist erwachsen zum Glück. Habe zwei Katzen, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe, gerne auch Zeit verbringe. Und ansonsten ja viel mit Freunden zusammen feiere und wegfahre. Kathleen, ich übergebe dir. Also ich bin die Kathleen Proberg. Ich bin 48 Jahre alt. Bin gelernte Einzelhandelskauffrau und seit 2011 in der Teigwaren-Riesa beschäftigt. Bin in der Verpackung tätig, auch in drei Schichten halt Kinder. Ich habe eine Tochter, bin mittlerweile auch schon Oma. Vielen Dank erstmal. Wir wollen gerne für uns und natürlich auch für alle Menschen, die zuhören, noch mal kurz einordnen, ne, was ist eigentlich da bei euch in Bezug auf so Arbeitskämpfe passiert. Und deswegen zunächst die Frage, was war das denn für ein Streik, den ihr im letzten Jahr gemacht habt? Also das war ein Streik, die Verhandlung über Entgeltlöhne. Der hat 7 Wochen im Grunde genommen gedauert. Ja, und wir haben unsere Forderungen eigentlich zu 99% umgesetzt. Eigentlich, was wir gefordert haben, sogar nur eins drauf gekriegt, sage ich mal. Naja, das mit dem Inflationsausgleich haben wir ja praktisch nur 400 Euro gefordert und jetzt sind es 850 Euro, die wir ja kriegen, ne? Sehr gut, dann können wir gleich anschließen. Genau, ihr habt schon angefangen. Was ist bei dem Streik rausgekommen? Ihr habt gerade vom Inflationsausgleich gesprochen und im Tarifvertrag. Könnt ihr es nochmal kurz zusammenfassen? Ja, also unsere Forderungen waren ja halt 2 Euro mehr Stundenlohn pro Mitarbeiter, egal welche Eingruppierung er hat. Und ja, wir hatten 10 Euro gefordert, genau. Und Inflationsprämie halt 400 Euro als Einmalzahlung. Ne? Großartig. Und ihr hattet das kurz in eurer Vorstellung schon so ein bisschen angerissen. Trotzdem nochmal die Frage, welche Rolle habt ihr denn bei diesem Streik, diesem Arbeitskampf jeweils gespielt? Also ja, meine Rolle ist halt als Betriebsratsvorsitzende, ja. Dann ist man ja aber auch so das offene Ohr für jeden da gewesen, der Probleme, Sorgen, Kummer hatte. Wir, also Kathleen und ich, mit an vorderster Front sozusagen, wir waren auch immer die Versorger. Wir haben gekocht, wir haben Kaffee gemacht, wir haben Essen gekocht und ja, also wir waren eigentlich so die Mutti für alles, kann man so mal sagen. Wobei wir jetzt auch noch ganz viel Unterstützung auch von anderen Kollegen hatten, die da halt auch immer irgendwas mitgebracht haben oder irgendwas mitgemacht haben. Die Jungs haben abgewaschen und so meine. Abgewaschen, wo wir dann unsere Räumlichkeiten hatten. Ne? Ja. Am Anfang haben wir ja noch draußen auf dem Parkplatz gestanden, unseren Pavillon mit Biertischgarnituren. Und dann hat uns halt jemand von der Kirche eine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt, weil es ja dann auch kalt wurde. Wir haben ja dann bis ins November reingestreikt. Ja, also wir haben es uns dann schon auch gemütlich gemacht. Da wollen wir nachher nochmal drauf schauen. Jetzt ging es ja gerade nochmal um, genau, eure Rollen für den Streik. Ihr habt gesagt, Sorgen und Kummer, da habt euch gekümmert sozusagen, wart auch Versorgerin. Und dieses Betriebsratsvorsitzende, Anke, von dir kam ja recht kurz. Magst du vielleicht nochmal 2, 3 Sachen sagen, was so als Betriebsrätin, Betriebsratsvorsitzende in dem Moment, da ja daneben auch noch deine Rolle war? Also ja, dass wir uns das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, weil wahrscheinlich waren viele von uns noch gar nicht in der Situation, in so einem Streik Betriebsrätin gewesen zu sein. Man muss sehen, dass die Leute jeden Tag auch kommen, dass wenn ich da irgendwelche Zeiten ändere, wenn wir später anfangen, eher anfangen, wenn die irgendwo hinfahren, dass das alles gut organisiert, dass die Leute da wirklich alle einen Plan haben, was läuft ab, wie läuft es ab. Dann haben wir ja auch jeden Tag eigentlich Gäste da gehabt aus Politik oder von anderen Firmen, mit denen wir dann halt auch immer gesprochen haben. Also wir haben ganz viele Gespräche da geführt, Telefonate. Und dann hatte die Gewerkschaft ja dieses Jahr für uns, weil, wo das dann absehbar war, dass das länger dauert, diesen Solifonds eingerichtet, wo die Leute uns unterstützen konnten, was auch wirklich richtig gut angekommen ist und angenommen worden ist. Und wo dann eben unsere Mitarbeiter, wenn jemand Sorgen hatte oder Geldprobleme, die konnten dann halt immer zu uns kommen. Und da war ich halt auch so ein Ansprechpartner, wenn die was brauchen, dass wir uns dann halt kümmern, dass die das halt ausgezahlt bekommen. Und Die Streikaufrufe, ja. Ich hatte dann meine Gruppen, wo ich das dann immer verschickt habe. ja, dann, man hat da eigentlich auch in dieser Zeit nicht wirklich Feierabend gehabt, weil viele Leute hat das dann nach Streikende zum Feierabend immer weiter beschäftigt. Die haben mich dann abends mal angerufen oder geschrieben und dann habe ich da auch abends immer noch gesessen und habe lange Telefonate geführt, um die Leute da zu beruhigen oder ja, zu unterstützen halt. Ja, das waren so meine Aufgaben. Okay, ich würde mal übernehmen und würde euch mal bitten, stellt euch mal vor, ihr trefft andere Menschen, die in ihrem Betrieb einen Streik auf die Beine stellen wollen. Was würdet ihr denen raten oder wovor würdet ihr die auch warnen wollen? Naja, erstmal, wenn sie einen Streik auf die Beine stellen wollen, erstmal brauchen sie unbedingt einen Betriebsrat. Nur ohne Betriebsrat geht es ja nicht. Und die und natürlich die Gewerkschaft sollte auf alle Fälle. Ansonsten bringt ein Streik nichts und da hat man auch, glaube ich, keine Chance, da irgendwas zu erreichen. Ja, und ansonsten, was würde man dir mit auf den Weg geben? Auf alle Fälle, wenn man eh mal angefangen hat zu streiken, durchzuhalten und sich nicht unterkriegen zu lassen. Und egal wie schwer es ist oder mit was die Firma für Konsequenzen droht, einfach nicht unterkriegen lassen, sondern weitermachen. Und da ist halt auch ganz wichtig, als Gewerkschaft, ja, die muss also erstens mit dem Boot sein und dann so viele Gewerkschaftsmitglieder da mit reinzubekommen, weil umso mehr, umso besser, dann ist der Zusammenhalt muss da sein. Man muss sich immer wieder mit den Leuten unterhalten. Man muss wirklich zusammensitzen und da ganz viele Gespräche führen. Und ja, also bei uns zeigt das immer wieder dieses Zusammenhalt bei uns in der Firma, dass wir damit alles erreichen können. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Der Zusammenhalt ist das Wichtigste beim Streik. Genau. Wenn dann einer nach dem anderen einknickt oder so, das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Ihr habt das ja gerade schon angesprochen, ne? Ihr habt gesagt, durchhalten, nicht unterkriegen lassen. Wie seid ihr? Das interessiert mich voll, weil ich habe auch in anderen Interviews, die ihr schon gegeben habt, habt ihr viel über dieses, den großen Zusammenhalt gesprochen, dass ihr euch gegenseitig den Rücken gestärkt habt. Und wie seid ihr denn dahin gekommen, durchzuhalten und standzuhalten? Der Zusammenhalt ist halt, dass wir eben über diese ganzen Jahre eigentlich, dass diese Unzufriedenheit in der Firma immer mehr gestiegen ist. Ne? Und wir waren wirklich am Ende an dem Punkt, wo es eigentlich wirklich überhaupt nicht mehr ging und wo wir ja dann gesagt haben, wir müssen jetzt hier was ändern. Und wir müssen einen Betriebsrat gründen. Und mit der Gründung von dem Betriebsrat haben wir ja dann wirklich ganz viel dann mit den Leuten hier besprochen. In der Firma haben halt gesagt, wenn wir jetzt hier was mal reisen wollen, dann müssen wir halt alle zusammen an einem Strang ziehen und müssen uns hier was einfallen lassen, müssen hier mit der Gewerkschaft zusammen da was aufbauen und uns was erstreiten und was erkämpfen. Und wir haben wirklich hart gekämpft, eigentlich immer schon. Und ja, das hat uns so richtig so zusammengeschweißt, sage ich mal. Wie soll ich sagen, wenn bei uns jetzt der Tarifvertrag ausläuft, wie voriges Jahr, ne, dann ist irgendwo schon so ein Kribbeln irgendwo im Körper, wo du denkst, oh, das ist mal schön, können wir mal eine Woche wieder streiken. Ja. Dann sind wir alle mal wieder zusammen, wir können uns alles erzählen, dann gibt es Tankstellenfasanen zu essen und jeder bringt was mit und das ist mal schön. Aber nach der Woche könnte es dann eigentlich auch schon wieder gut sein, ne? Dann haben wir alle mal wieder ein bisschen Zeit verbracht. Ja, es war halt, wie gesagt, beim ersten Streik, es war schön, dass man sich mal untereinander in der ganzen Firma auch kennengelernt hat, weil es gibt ja einige Bereiche, mit denen Mitarbeitern hat man nichts zu tun, großartig. Und deswegen ist das dann halt schön, wenn man sich auch mal so näher kennenlernt. Und ihr habt jetzt viel von dem Zusammenhalt gesprochen. Ich frage mich noch so ein bisschen, hattet ihr auch Schwierigkeiten oder gab es so Probleme und wie, oder wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Wir waren ja im Grunde am Anfang, wo das alles losging, Gründung, Betriebsrat, waren wir ja im Grunde nur 3 oder 5 Gewerkschaftsmitglieder. Und die Leute mussten ja da erstmal auch eintreten, ne? Und um die Leute da hinzubekommen, war das unterschiedlich. Also ich sage jetzt mal, Verpackung und Herstellung, die waren eigentlich da alle, da brauchte man gar nicht viel reden. Die hatten, wie gesagt, waren die so frustriert. Die haben gesagt, das machen wir jetzt. Und sicherlich gab es da auch so den einen oder anderen, der da so ein bisschen Überzeugungsarbeit, aber dann hatten wir immer unseren Spruch, willst du Teil der Lösung sein oder Teil des Problems? Und wenn du Teil des Problems sein willst, dann tritt in die Gewerkschaft ein und wir kriegen das zusammen hin. Genau. Und da waren wir ja dann ganz fix organisiert. Wir haben ja einen Organisierungsgrad von 80% so da gehabt und ja, da waren wir ja auf der sicheren Seite. Ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall, von so wenig Personen dann zu so einer hohen Bindung. Spannend fand ich auch, dass, ihr habt ja mit der NGG den Streik gemacht und habt ihr auch Streikgeld bekommen, aber bei den ohnehin ja auch durchaus viel zu niedrigen Löhnen, das an vielen Stellen nicht ausgereicht, weshalb den Solidaritätsfonds eingerichtet habt, der durch Spenden einfach gefüllt wurde von Leuten und der euch Sicherheit gegeben hat. Das ist sicherlich ja auch nochmal sozusagen die finanzielle Basis, ne, die euch Sicherheit gegeben hat, auch den Streik so lange durchzuziehen. Und das andere, was ich von euch gerade höre, ist einfach, dass diese Beziehungsebene einfach extrem wichtig war und ihr euch jetzt schon auf den nächsten Streik freut, weil ihr dann wieder Zeit miteinander verbringen könnt. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel wünschen für unseren nächsten Streik, dass wir in der Firma auch untereinander noch mehr Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Etagen und zwischen den verschiedenen Gruppen, zum Beispiel jetzt Verpackung, Herstellung. Wir sind jetzt auf einer Ebene, wir streiken mit. Früher beim ersten Streik war die Verwaltung zum Beispiel mit dabei, das Restaurant mit dabei. Gut, die wurden jetzt ausgegliedert, aber die Verwaltung zum Beispiel, die haben sich völlig losgelöst in den letzten zwei Streiks, ne, würde ich sagen, dass die gar nicht mehr mitmachen und uns unterstützen. Und das würden wir uns eben wieder wünschen, dass von dort auch wieder mehr oder allgemein eine regere Teilnahme ist am Streik. Wir wollen ja hier auch so ein bisschen mit einer feministischen Brille auf Streiks gucken und deshalb natürlich auch auf euren. Und wir haben uns die Frage gestellt, gab es denn vor eurem Tarifvertrag eigentlich Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern? Könnt ihr das sagen? Nein. Gab es nicht. Also bei uns hat immer der Verpackungsbereich halt, der Herstellungsbereich, Lager, die haben immer einen festen Lohn gehabt und der war, ob Männlein oder Weiblein, immer gleich. Okay. Und in unserer Recherche ist uns aufgefallen, dass Frauen einfach sehr präsent waren. Und zwar in eurem Arbeitsstreik, also in Interviews, im Betriebsrat. Ihr seid ja hier auch Vertreterinnen daraus. Und wir haben uns gefragt, arbeiten bei euch generell mehr Frauen als Männer? Oder wie kam diese große Präsenz auch von Frauen im Rahmen dieser Arbeitskämpfe überhaupt zustande? Ja, das ist eigentlich so, hält sich so krass die Waage, sag ich mal, zwischen Männern und Frauen. Und es ist hier ganz einfach so, wirklich über die Zeit, jetzt über die Jahre, haben sich die Leute hier wirklich ganz toll entwickelt. Die haben teilweise sehr viel Selbstbewusstsein, ich ja auch. Ich war eigentlich auch immer so ein ganz ruhiges Weibchen so, die lieber gekuscht hat und die Klappe halten und nichts sagen. Und so ist das hier vielen ergangen und man hat jetzt wirklich durch diese Gespräche halt auch immer mitbekommen, jetzt, wenn wir auch Gäste hatten in der Politik oder so, ne, dann haben die Mädels halt, sind da mehr aus sich rausgegangen und haben dann eben explizit Fragen gestellt und so und dann hat man gemerkt, oi, die kann aber richtig gut sprechen und die muss sich ja mal rannehmen, wenn da Interviewtermine sind oder sowas und da hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, irgendwie gerade mit Kaffee oder so reden muss, ne, oder? Ja. Wir haben dann schon wirklich so mehr Frauen, die dann wirklich den Mut auch hatten und gesagt haben, das mache ich. Es gibt aber auch einige Männer, also die trauen sich auch mal was zu sagen. Aber stimmt, im Überwiegenden sind es eigentlich die Frauen, ne? Ja. Wie kriegen wir so ein bisschen so ein besseres Bild davon, wie eigentlich dieser Streik abgelaufen ist? Wollt ihr uns das kurz beschreiben? Also 24/7 haben wir natürlich nicht da gestanden, das ist eigentlich ja und nicht machbar, wir arbeiten ja auch nicht so lange, ne? Das hat ja jeder seine Schicht. Wir haben dann meistens uns früh 8:30 auf dem Parkplatz bei uns getroffen. Und dann ging der Streik generell, ja, wie lange haben wir da gestanden? Bis 15 Uhr, so 14, 15 Uhr. Und dann haben wir uns halt, dann sind wir auseinandergegangen, für den nächsten Tag wieder verabredet. Gut, es gab zwischendurch einige Termine, die man hatte. Mal sind wir in die Stadt reingefahren. Dann haben wir uns mit verschiedenen Leuten getroffen, da war es vielleicht auch mal eher, oder wenn wir jetzt nach Sommer nach Dresden mitgefahren sind, so nach Berlin, na, da ging es dann auch schon frühzeitig los. Und da war man dann halt auch abends erst wieder zu Hause. Ne? Also es gab auch schon lange Tage, aber im Großen und Ganzen so von 8:30 bis 3:00. Und das ist ja super viel Arbeit, die da drin steckt. Ihr habt das ja auch vorhin noch mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, was ihr da alles gemacht habt. Ihr auch sehr unterschiedliche Tätigkeiten, von Kaffee kochen zu Gäste betreuen von anderen Firmen aus der Politik. Das sind ja wirklich auch sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche. Ich frage mich noch, wie hat sich denn dieser lange Streik eigentlich auf eure ja, privaten Beziehungen, vielleicht eure Familien, eure Nahbeziehungen ausgewirkt? Und habt ihr da Unterstützung erfahren? Gab es da Konflikte? Gab es da Bedenken? Das war ja auch nicht ganz risikofrei, das Ganze. Mein Kind ist erwachsen. Der hat dafür Verständnis gehabt, sage ich mal. Der hat mich da eigentlich die ganze Zeit mit unterstützt. Der ist auch mal mit vorbeigekommen, hat mal Hallo gesagt oder so. Und ansonsten habe ich ja nur meine Katzen. Und die haben sich nicht zu beschweren. Die haben... im Freundeskreis oder so, die haben mich da eigentlich auch unterstützt. Die haben halt gesagt, das macht der Risch und haltet durch und kämpft weiter, bleibt tapfer. Und also da habe ich eigentlich nichts Negatives irgendwie im Kindbereich. Ja, also eigentlich bei mir auch. Von der Familie, die haben ihnen alle Rückhalt gegeben, Freunde, Unterstützung. Ich habe zwar einen Partner, der ist aber in der Woche auch nicht da, also war das für mich auch kein Problem. Ich konnte dann auch halt den ganzen Tag da mit dem Streik verbringen. Und ja, wie gesagt, meine Tochter ist auch groß, da ist auch keiner mehr zu Hause. Und deswegen konnte man eben Zeit investieren und hat auch abends eben auch noch telefoniert und Vorbereitung getroffen für den nächsten Tag. Wir haben alle gesagt, das macht richtig und haltet durch und lasst euch nicht unterkriegen. Ja, voll schön, dass ihr da auch so eine positive und stärkende Erfahrung machen konntet. Ich habe mich noch gefragt, wenn ihr gerade so davon erzählt, naja, so die hat es alle nicht gestört oder so, vielleicht der Partner war unter der Woche eh nicht da. Wie war das denn mit Menschen, die jetzt viel Familiensorgearbeit parallel leisten mussten? Konnten die eine aktive Rolle in dem Streik mit diesem Arbeitspensum und vielleicht auch zu diesen Zeiten führen? Also es gab eigentlich niemanden, der nicht dran beteiligt war. Klar hatte der ein oder andere mal einen Ortstermin, wo er sich entschuldigt hat. Aber ansonsten gab es keinen, der da nicht dran teilgenommen hat. Also wir waren eigentlich immer vollzählig da. Und wir haben uns gefragt, weil uns das natürlich auch interessiert, wir sind ja selbst auch gewerkschaftlich organisiert, wie habt ihr denn eigentlich Entscheidungen getroffen? Eigentlich geht das ja los, dass wir uns mit der Gewerkschaft zusammen alle Mitglieder treffen und erstmal beratschlagen, was wünschen wir uns denn, was möchten wir denn gerne, was erwarten wir denn von den Tarifverhandlungen und dann wird darüber heftig diskutiert und beratschlagt. Der eine möchte halt am liebsten gleich 4-5 Euro Stundenlohn mehr und der andere wäre mit 1 Euro zufrieden. Und ja, das wird dann halt, wie gesagt, da im Kreis besprochen. Dann werden die Forderungen aufgestellt, dann gehen wir halt durch die Geschäftsleitung, über die Gewerkschaft alles zugeschickt und dann werden da Termine gemacht. Und wenn das dann halt nicht funktioniert, wenn das nicht im Gespräch dann diesen Tarifverhandlungen geklärt werden kann, dann wird zum Warnstreik aufgerufen. Und dort wird dann alles immer, also das machen wir eigentlich immer schon so, dass wirklich mit allen Mitarbeitern dann besprochen wird. Ihr seid ja auch nach Berlin gefahren, um dort eure Forderungen nach dem Einreißen der Niedriglohnmauer nochmal laut vorzutragen. Wie ist es denn dazu gekommen, also dass ihr überhaupt nach Berlin gefahren seid und diese Kampagne gestartet habt? Ja, das hat auch die Gewerkschaften, die haben uns da unwahrscheinlich unterstützt und haben da ganz viel organisiert. Also da muss man wirklich Mut davor ziehen, was die da auf die Beine gestellt haben immer. Berlin war wirklich auch eine Erfahrung für uns, oder? Das war, also dort habe ich gefühlt den ganzen Tag Gänsehaut gehabt, weil das war so gigantisch, was dort abgegangen ist, wie viele Menschen wir das kennengelernt haben. Die waren alle so freundlich und nett und die haben da gestaunt, was wir da auf die Beine gestellt haben, wie lange wir jetzt schon streiken. Da haben sie dort sofort einen Beutel genommen und da hat uns jeder Geld reingeschmissen für unseren Soli-Fond. Und das war einfach nur, ja, überwältigend. Ja, überwältigend. Ich habe jetzt auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich da dran zurückdenke, das war wirklich gigantisch. Wer hat sich denn mit euch solidarisiert in eurem Streik und ne, was bekommt ihr so mit, was vielleicht in den letzten Monaten oder aktuell so vielleicht in anderen Betrieben oder woanders passiert, wo ihr denkt, boah ja, also da würde ich auch voll meine Solidarität aussprechen. Gibt's da was? Also streiken tun ja jetzt hier bei uns in der Gegend ganz viele. Eben alles aus der Ernährungswirtschaft streikt ja oder fertig schon. Also wir sind ja immer diese Vorreiter, wir streiken immer zuerst. Und nach uns richten sich dann sozusagen alle, so ungefähr. Also bei uns hat er jetzt hier Kage, Frosta, Sonnenländer und Bäckerhandwerk und so, die sind noch dabei. An sich würden wir alle genauso unterstützen oder wir schreiben da auch nur die Botschaften oder wir telefonieren dann untereinander oder wir fahren eben dann auch mit hin zu diesem Streik, wenn da irgendwo, dass da immer mal ein paar Leute von uns mit dabei sind. Weil wir wissen ja selber, wie das hilft, diese Unterstützung von anderen mit Man denkt da jetzt ganz anders drüber, wenn man das selber erfahren hat, so eine Unterstützung. Ne? Also früher hätte ich das nie gemacht, dass jetzt, wenn jetzt einer sagt, hier dort ist ein Streik, wirst du mal mit dorthin fahren, na, dann hätte ich gesagt, na warum? Aber jetzt, wie gesagt, wenn man selber durch hat und man hat die Erfahrung gemacht und merkt, was das für ihn bedeutet, jetzt denkt man ganz anders drüber. Und kannst du noch mal konkretisieren oder gerne auch ihr beide, was habt ihr als besonders unterstützend erlebt? Also welche ganz konkreten Handlungen? Was war es, was bei euch angekommen ist und was euch gestärkt hat? Also ich muss sagen, ich war von dem Soli von, war ich so überwältigt. Am Anfang, wo es hieß, das sind jetzt 2000 Euro drin, ist denn jetzt, also ich habe manchmal, muss ich jetzt wirklich sagen, mit den Tränen zu kämpfen gehabt. Was da wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Was da Leute dann kamen, auch wo wir hier zum Beispiel auf dem Parkplatz bei uns gestanden haben, da kam ein älterer Mann, der kam mit einem 10-Euro-Schein und hat gesagt, hier war euren Soli-Fonds. Da waren wirklich ganz einfache Familienleute, die haben eben 10 Euro oder 50 Euro Firmen, die haben dann Hunderte von Euro oder 1000 Euro gespendet für uns. Ne? Und das war eben wirklich was ganz Beruhigendes für uns, ne? Dass man immer gewusst hat, also wenn wirklich nur der Mann ist, wenn das Geld knapp wird, hier ist immer was da, wirklich dieser Zuspruch von den Leuten alleine, wenn wir in Wiesa jetzt unterwegs waren oder in Dresden, das macht er richtig und kämpft weiter, das hat unwahrscheinlich geholfen. Dann halt auch wirklich, wenn die anderen Firmen zu Besuch waren und haben uns da unterstützt in unserem Kampf und halt auch Politik, muss ich auch wirklich sagen. Und ihr habt jetzt von diesen Solidaritätserfahrungen, diesen ganz tollen gesprochen und ihr könnt euch sozusagen sicher sein, dass ihr Leute an eurer Seite habt, wenn ihr nochmal streiken solltet. Unsere Frage so ein bisschen, könnt ihr euch sowas vorstellen wie so einen ganz allgemein gesellschaftlichen, branchenübergreifenden Streik? Also vielleicht auch für Forderungen, die ihr nicht unbedingt in Tarifverträgen umsetzen könnt oder ganz konkret, habt ihr schon mal über sowas geredet, zum Beispiel mit einer anderen Firma mitzustreiken? Mitzustreiken? Nein, das war jetzt bei uns eigentlich noch nicht so Thema. Nein, wie gesagt, wir sind immer die Ersten. Wir sind immer, ja, mit einer anderen Firma mitzustreiken, denke ich mal, das ist ja auch gar nicht so einfach, noch umzusetzen, ne? Ja. Weil es ist ja dann ein anderer Betrieb. Wir haben hier unsere Schichten. Ich meine, es ist, wenn andere streiken, einzelne Personen von uns gehen dann schon mal mit denen. Aber jetzt direkt als Firma, dass man dann mitstreikt, weiß ich nicht, ob das so umsetzbar ist. Nein, nicht wirklich. Nee. Vielleicht frage ich dann nochmal anders. Wie würde denn ihr sozusagen als Betrieb, aber vielleicht auch als Frauen eigentlich gerne arbeiten und leben wollen? Also was nervt euch unabhängig jetzt von irgendwie der Tariffähigkeit von Forderungen an euren Lebens- und Arbeitsbedingungen? Also was würdet ihr euch gerne unter einem schönen Leben und einem guten Job vorstellen und für was würdet ihr noch kämpfen? Also da muss ich an meiner Stelle sagen, ich würde sofort alles unterschreiben und machen, wenn ich keine Nachtschicht mehr machen muss. Das wäre für mich, ja. Ansonsten bin ich ja jetzt so mit meiner Arbeit ja eigentlich, komme ich gut klar. Ja, mit der Arbeitszeit könnte man was machen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man auch mal einen nächsten Streik macht für weniger Stundenwoche, also 38 Stunden oder sowas, natürlich für dasselbe Geld, ne? Aber das wäre vielleicht auch dann mal ein Streikthema. Ja, vielleicht könnte man für die Frauen auch mal wieder einen Haushaltstag im Monat einführen, wie es früher schon mal gab. Das wäre auch mal eine Maßnahme, weil ich sag mal, wir gehen ja nicht nach Hause und sind fertig mit dem Tag. Da gibt es ja für die Frauen noch so viele andere Arbeiten, die zu erledigen sind, ne? Ja, oder ein Hausarbeitstag für alle, ne? Damit nicht nur Frauen die Arbeit machen. Oder so, ne? Genau. Noch eine andere Frage. Wenn ihr das nächste Mal streikt, würdet ihr uns anrufen und wollen, dass wir euch unterstützen? Natürlich. Wir wollen uns immer über Gäste, du kannst gerne kommen. Ja, dann haben wir einen Deal. Ja, vielen, vielen Dank bis hierhin. Ich fand es richtig toll. Es war ein sehr schönes Interview. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für dieses schöne Interview. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, am Anfang war ich ein bisschen aufgeregt. Ja, auch. Mach dir keine Sorgen. Streikgespräche. Striking Stories. Eine Kooperation zwischen der AG Feministische Kämpfe der FOU Dresden und dem Anarchistischen Hörfunk Dresden. Wir laden Streikende zum Gespräch. Wir wollen wissen, wie kam es zu eurem Streik? Wie organisiert ihr euch? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und was haben die mit patriarchalen Geschlechterverhältnissen zu tun? Was können wir als feministische Streikbewegung von euch lernen? Was haben unsere Streiks miteinander zu tun und können wir uns vielleicht verbünden? Das war aufregend, unser erstes Interview für die Streikgespräche. Und wir haben uns überlegt, nochmal kurz so ein bisschen Gedanken auszutauschen. Was ist uns so hängen geblieben aus dem Gespräch? Was können wir da rausziehen für die feministische Streikbewegung, was auch nicht? Zum Beispiel ist mir sehr hängen geblieben diese Präsenz auch von Frauen da und wie sie sich irgendwie da auch Räume angeeignet haben, sich immer mehr getraut und zugetraut haben, Dinge zu tun, die Überwindung kosten. Das hat sich mir einfach sehr eingebrannt, auch aus dem Gespräch, dieses sich gegenseitig pushen und dann die Bestätigung geben, hey, du kannst das und du machst jetzt das Interview und sprichst jetzt irgendwie mit dem Politiker und dies, das. Und das fand ich einfach super beeindruckend. Ja, und überhaupt dieser Kampfesgeist, also aus der Position heraus, was sie auch beschrieben haben, ne, irgendwie vielleicht eher so ein bisschen schüchterner zu sein und zurückhaltender und es eigentlich gar nicht gewohnt zu sein, vor Menschen zu sprechen und solche Forderungen zu stellen und dann trotzdem so einen langen Arbeitskampf zu führen mit einem Arbeitgeber, der ja scheinbar überhaupt nicht amused war. Ja, aber es ist auch so total schön zu hören, wie sie selber sozusagen davon sprechen, wie das ihr Selbstbewusstsein gestärkt hat, wie sie selber stärker aus diesem Arbeitskampf rausgegangen sind, wie sie irgendwie so ganz neue Menschen sind oder so. Oder ja. Und sich ja direkt auf den nächsten Streik schon freuen, heimlich innerlich. Ne? Das fand ich auch ganz, ganz schön. Das ist sowas wie, ist schon so. Und ich finde, das war für mich auf jeden Fall auch so eine Schlüsselstelle, diese Verbindung aufzubauen. Also ne, einerseits die Verbindung unter den Beschäftigten, dann auch die Verbindung, also innerhalb quasi des aktiven Kerns, der das erstmal angeleiert hat, wie sie dann auch meinte, es gab dann quasi wie so ein Sorgentelefon, wo sie dann die ganzen Fragen beantwortet hat und dann aber auf der anderen Seite auch die Verbindung nach außen, also der Solifong, wo sie die Unterstützung erfahren haben und jetzt ja auch dadurch selber wiederum in Verbindung gehen mit anderen Arbeitskämpfen. Und da finde ich, das ist ja ein super feministisches Thema, weil wer baut denn Verbindung auf in unserer Gesellschaft? Ne? Wer ist denn in so einem Raum, wo viele Leute sind, sind denn die Personen, die fragen, ey, wie geht's dir? Was eigentlich mit deinen Kindern? Ne? Brauchst du noch Geld, also, und dass das eigentlich so das Schmiermittel dieses Streikes war, das ist eigentlich das Bild, was so entstanden ist. Ja, auf jeden Fall sind wir sehr unterschiedlich, denke ich. Also Anke und Kathleen oder und wir in dem, was wir wollen, aber vielleicht auch in dem, was wir uns vorstellen können. Oder was wir uns vorstellen an Verbesserungen für unser eigenes Leben oder an, ja, auch die Frage, wie wir leben wollen. Wie frei wir da sozusagen sind in unserer Fantasie, was wir uns da vorstellen können. Das war so das, was ich da so raus mitgenommen habe. Und ich denke mir gleichzeitig, haben sie halt einfach so wahnsinnig viel mehr Erfahrung in der praktischen Umsetzung und Mobilisierung von haufenweisen Leuten, sich zur Wehr zu setzen. Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht ist es tatsächlich wichtig, wenn wir eine feministische Streikbewegung werden wollen, tatsächlich mehr auf solche Streiks zuzugehen und zu schauen, wie können wir die wirklich aktiv unterstützen. Also einerseits mit Geld natürlich, aber auch mit Support und sei es, ja, du hast vorhin so schön gesagt, Brötchen schmieren oder, ja, keine Ahnung, einfach da sein und mit ihnen da vor diesem blöden Werkstor rumstehen. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die in diesem Gespräch nochmal so deutlich wurde, dass es auch erstmal in diese Richtung gehen muss, ne? Also im Sinne von dieses betriebs- oder branchenübergreifende Streiken, das war ja noch nicht so, sag ich mal, als Idee, glaube ich, da noch gar nicht diskutiert. Und das klang ja jetzt auch gerade so wie, nee, können wir uns echt gar nicht vorstellen, geht eigentlich nicht oder ist super schwierig. Ja, ist ja auch tatsächlich rechtlich irgendwie mehr oder weniger verboten und funktioniert ja erst, wenn du ganz viele bist, die das einfach machen und dann ist es rechtlich Wurst. Aber bis dahin ist es ja tatsächlich, haben sie ja recht damit zu sagen, dass wir wissen nicht, wie das geht. Ja, völlig, genau. Und deswegen wäre eher dann die Strategie, zu den einzelnen Streiks zu gehen und die einzusammeln, um vielleicht irgendwann so viele zu sein, dass es halt egal ist, dass der politische Streik halt da ist. Okay. Genau, und dann ja wiederum die Frage, wenn wir von feministischen Streik reden, ne, werden wir hier drei bestimmte Bilder im Kopf haben, aber das sind andere Bilder, als Anke und Kathleen im Kopf haben und da irgendwie zu gucken, was sind denn unsere Minimal, also wo kommen wir denn zusammen, was ist unser Minimalkonsens, und da haben wir ja gerade auch klar rausgehört, zum Beispiel das Thema Arbeitszeit Verkürzung. Und ich glaube, auch da stehen wir ja an anderen Punkten. Da stehen wir an völlig anderen Punkten. Ich fand es richtig spannend, weil ich dachte, boah, Arbeitszeitverkürzung, also für mich irgendwie ein super wichtiges Thema. Und dann war es aber so, okay, 38 Stunden. Und ich habe mir innerlich die Frage gestellt, ist das eine Verkürzung? Ja, wobei ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dass es dabei einen vollen Lohnausgleich kriegt, werden sie sich nicht dagegen sträuben, vielleicht 2 Stunden weniger zu arbeiten als 38 Stunden. Also vielleicht kommen wir da auch noch zusammen. Vielleicht muss man einfach nur darüber sprechen. Was ja noch spannend war, war dieses, zum einen dieses weiblich konnotierte Arbeit im Rahmen von diesem Arbeitskampf ist unglaublich wichtig und ja aber auch diese wahnsinnige Entgrenztheit, die dabei ja auch zum Ausdruck gekommen ist. Ich hatte eigentlich wochenlang keinen Feierabend, ich habe die ganze Zeit irgendwie Sorgentelefon und dies, das und 1000 Dinge gemacht. Und da wäre ja auch die Frage, gerade wenn es darum geht, auf welche Schultern verteilen wir eigentlich welche Arbeit oder insgesamt Arbeit, wenn für so einen feministischen Streik beispielsweise, wäre es nicht möglich, das auf mehr Schultern zu verteilen, dass halt alle Leute irgendwann Feierabend haben. Das wäre ja auch total toll, da würde ich mich richtig drüber freuen. Auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es auch eine gute Idee, zu diesen konkreten Streiks hinzugehen und dann vielleicht im Laufe von Tagen, die man gemeinsam vor so einem Tor rumsteht, über solche Dinge ins Gespräch zu kommen. Tolle Abschlussworte. We'll be right back. Ihr habt die erste Folge von Streikgespräche gehört, einer Sendereihe der FAU Dresden AG Feministische Kämpfe und des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden.